Kundgabe 2471. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.09.1942. Göttlicher Wille entscheidet die Auswirkung des menschlichen Willens. Alles im Weltall wird vom Willen Gottes regiert. Nur auf Erden ist der Wille des Menschen scheinbar mitbeteiligt, wo es sich um Geschehen handelt, die sich nur irdisch auswirken, die also lediglich dem menschlichen Willen unterstehen. Es ist dem Menschen eine irdische Tätigkeit zugewiesen während seines Erdenlebens. Und er muss dazu seinen Willen tätig werden lassen. Das heißt, er muss die Lebenskraft, die ihm unentwegt zuströmt, nützen und den Willen zur Tat werden lassen. Alles, was der Mensch nun ausführt, muss auch irgendwelche Folgen zeitigen. Es muss die Tätigkeit des Menschen aufbauend oder zerstörend sein. Folglich ist der menschliche Wille bestimmend für die Auswirkung einer jeglichen Tat, solange nicht der göttliche Wille eingreift, um diese Auswirkung, so sie dem Mitmenschen schadet, zu verhindern, wenn es dem Seelenheil des Menschen dienlich ist. Es kann also wohl der Mensch eine bestimmte Auswirkung seines Handelns anstreben, und also ist sein Wille auf diese Auswirkung gerichtet. Der göttliche Wille aber ist entscheidend, welchen Verlauf eine beabsichtigte Handlung nimmt. Und so spielt sich daher jegliches Weltgeschehen dem göttlichen Willen gemäß ab, ganz gleich, ob es von Menschen veranlasst oder zur Ausführung gebracht wird. Die Menschen haben dafür wenig Verständnis, dass ihr Wille ausgeschaltet wird, obgleich er Anlass ist zu jeglichem irdischen Geschehen. Und doch ist dies der beste Beweis dafür, dass kein Mensch genau zuvor sagen kann, welchen Ausgang dies oder jenes Geschehen nehmen wird, und dass sie oft mit gänzlich anderem Ausgang rechnen müssen, als es ihrem Willen entspricht. Es lässt Gott also den Menschen scheinbar den freien Willen, so wie dieser aber missbraucht wird, in gottgegnerischer Absicht, so wie der Wille des Menschen zerstörend sich äußert, ist sein Wille sofort erkennbar, der die Zerstörungen erst dann zulässt, so sie dem Seelenheil zuträglich sind. Denn der göttliche Wille beherrscht alles, sowohl das Universum als auch das geistige Reich. Der göttliche Wille ist nicht auszuschalten, und ob es auch scheinet, als bestimme der Mensch durch seinen Willen die irdischen Geschehnisse. Doch wie dieser seinen Willen nützet, so muss er sich dereinst verantworten. Ob er aufbauend oder zerstörend seinen Willen tätig werden lässt, ist entscheidend für seine geistige Entwicklung, wenngleich Gott seinen Willen dagegen setzt und die Auswirkung des menschlichen Willens verhindert. Amen.